Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 45, 2018, Episode 595, Freispruch aus Mangel an Themen. So sieht's aus. Zu wenige Themen diese Woche, unglaublich. Irgendwie ist es schon beängstigend. Ich weiß noch nicht genau, ob das jetzt an mir liegt oder an den Meldungen tatsächlich, vielleicht an beidem. Ja, ich bin momentan dann ja immer noch total im Füllerfieber. Ja, von daher ist natürlich das Interesse für allen möglichen anderen Kram etwas eingeschränkt, klar. Aber ich habe mich wirklich angestrengt, was Vernünftiges zu finden. Und ich habe nur ganz, ganz wenige Themen gefunden und leider davon auch noch einige sehr, oder das wichtigste Thema eigentlich noch, das traurigste Thema der Woche eigentlich, naja. Gut, ja, die Woche über war dann auch entsprechend, naja, sagen wir mal, alles in allem wie immer, ja, Hetzkampagnen in den Massenmedien, ich habe jetzt die letzte Woche auch festgestellt, Mensch, also das ist schon richtig schlimm mit dieser Gehirnwäsche der westlichen Propaganda, das muss man schon ziemlich sagen, das ist echt traurig. Die Leute glauben diese Hasstiraden auch noch, die jetzt zum Beispiel gegen Russland geführt werden, und das ist schon ziemlich traurig. Ja. Aber gut, es ist genau das Thema, das ich eigentlich auch vermeiden will. Ich habe auch ehrlich gesagt da auch keine Lust mehr, weiter darüber zu reden. Ich könnte jede Woche darüber reden, aber ich sag mal, wenn die Menschheit oder wenn unsere Gesellschaft so dumm ist, ja, und das auch wirklich glaubt, und ich hab mehrfach darauf hingewiesen, ich glaube, die Stammhörer können es auch schon gar nicht mehr hören, ja, weil ich das schon so oft gesagt habe und ich kann es auch nicht mehr hören. Und deswegen sehe ich da auch keinen Sinn mehr drin. Ich kann die Welt nicht retten. Ja? Die Welt kann nur sich selbst retten. Und wenn sie sich nicht ganz, ganz schnell am Riemen reißen, dann wird es vielleicht dafür zu spät sein. So, jetzt hier zu diesem negativen Predigen. Ja, jetzt gehen wir gleich weg davon und kommen zu dem Kommentar letzte Woche. Ich habe da die Geschichte angesprochen mit der PS4 beispielsweise und wie da die Möglichkeiten halt oder sagen wir mal die Schwierigkeiten, die so eine Konsole eben mit sich bringt, hinsichtlich Updates und so weiter, dass Leute mit wenig Traffic da, mit wenig Bandbreite da doch schon eventuell Probleme haben. Der oder die, weiß ich nicht, Migeli schreibt da, ich bin jetzt als Seltenspieler von der PS2 auf die PS4 umgestiegen. RDR2 macht's möglich. Und war überrascht, wie bescheiden aktuelle Konsolen sind. Technisch super Möglichkeiten, künstlich verschlechtert. Das Spiel wurde innerhalb von 3 Stunden lautstark von den 2 Blu-rays auf die Platte kopiert. Dann wurde noch das Update heruntergeladen und installiert. Und wie du auch sagst, man braucht zum Spielen trotzdem die Blu-ray, die lauter als der Lüfter dreht. Dazu kommen dann noch Kopierschutzgängelungen. Mit meinem 4K-Monitor entweder 4K-Gaming, aber keine Blu-ray-Filme oder YouTube, Netflix oder aber Filme, dann aber nur Gaming in 1080p und Sony-Gebühren für Online-Gaming. Was war das damals? TM, ja. So einfach mit dem Atari 2600. Ja, so sieht's aus. Und ja, zu diesem man guckt ja immer so wehleidig dann zurück auf die alte Konsolenzeit oder überhaupt auf die alte Videospielzeit. Ja, gut, ich weiß, dieses so, früher war alles besser, das ist natürlich riesen Mumpitz insgesamt gesehen, ja, wenn man sehen, wie die technischen Möglichkeiten heute bei den Games sind, damals waren. Aber ein paar Sachen waren tatsächlich damals viel, viel besser. Ja, sind wir ganz ehrlich, Atari 2600, hier steht nur eins. Ja, hier steht nur eins. Da lege ich jede Wette ab, dass eine PS4 nicht so lange hält. Ja. Und benutzbar ist bei den ganz neuen Konsolen dann auch noch eine Fragezeichen. Ja. Und weil viele Spiele eben Online-Zugang schon brauchen. Ja, manchmal auch nicht wegen Online-Spielen, sondern einfach nur wegen der Verifikation online. Das ist schon ziemlich heftig. Ja, Kopierschutz tut natürlich ein Übriges dazu. Und dann natürlich diese sinnlosen Sachen, wie eben, dass die Blu-ray trotzdem, dass er komplett auf die Festplatte kopiert ist, noch drin sein muss. Und damit natürlich auch das Laufwerk abnutzt, auch wenn es nur eine kurze Überprüfung ist, das müsste erst gar nicht anlaufen normalerweise, ja, und ja, also da stellen sich mir die Haare zu Berge, die Festplatte ist drin, die CD-Laufwerke beziehungsweise DVD Blu-ray-Laufwerke, ja. Und ich hatte auch schon eine defekte PS2, ja. Hab dann den Sprung gemacht, nochmal kurz vor knapp auf die PS3, dann auf die PS4. Ja, und ich traue mich die gar nicht so mehr zu nutzen, muss ich sagen. Na, ist übrigens halt, das war eine PS3, die defekt war. Die PS2 arbeitet bei mir noch, ja, die hält noch. Immerhin, muss man sagen, das ist ja schon mal gut, aber ich glaube eben nicht, dass es so alt wird wie das VCS 2600. Ganz einfach, weil die technisch nicht das aushalten. Naja, gut, ja, so sieht's aus. Dem ist auch sonst nichts weiter hinzuzufügen. Danke für den Kommentar. Und jetzt kommen wir leider zum ersten Thema. Das ist sehr, sehr traurig. Robert Basic ist tot. Mit 51 erlag er einem Herzinfarkt oder den Folgen eines Herzinfarkts. Und das ist schon eine Meldung, die hat mich doch ein bisschen getroffen, ja. Weil bei all dieser heute vorherrschenden Social-Media-Welt, ja, sind persönliche Bekanntschaften immer oder nicht mehr üblich. Ja. Damals hier als Blogger, wo ich auch sehr aktiv war, habe ungefähr so, wenn ich das richtig weiß, so ungefähr in der Zeit auch angefangen mit den Blogs. Es ist schon so lange her, ehrlich gesagt, ich kann mich da nicht mehr genau erinnern. Möglicherweise blogähnliche Webseiten und so weiter, ja, die ich noch mit HTML gefüttert habe. Aber wie auch immer, auf dem Barcamp 2007 habe ich den Robert Basic kennengelernt persönlich und ja, was soll ich sagen? Die paar Stunden, die ich ihn gesehen habe, ja, da kann man nicht viel jetzt rückblicken, ja. Aber ich muss sagen, das trifft einem dann halt doch härter, wenn man mit jemandem schon persönlich mal gesprochen hat. Ja. Und der ja auch eine Größe, sagen wir mal, war in der deutschen Blogger-Szene. Übrigens einer von den ganz wenigen deutschen Bloggern, die ich auch respektiert habe. Weil die Art, die er an den Tag gelegt hat in der Blogging-Szene war, entgegen den anderen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, meisten anderen, eben doch etwas, ja, sagen wir mal, friedlicher, ehrlicher und auch authentischer, ja, und deswegen war es eigentlich auch der einzige Blogger in Deutschland, der mich davon abgehalten hat, die komplette Blogging-Szene in Deutschland über einen Kamm zu scheren. Ja. Ja, die Nachwelt hat viele lange Nachrufe geschrieben. Einer davon ist auf Mobile Geeks und ich verlinke das mal, weil ich glaube, in diesem Artikel wird es ziemlich gut herübergebracht, wie viele, die den Robert gekannt haben, sich die Woche über gefühlt haben, ja. Und deswegen das Ganze nochmal durchzukauen hier, halte ich auch nicht für sinnvoll, das muss ich ganz ehrlich sagen. Geschockt auf jeden Fall, und man ist sprachlos angesichts dieser Sache. 51, warum jemand so früh gehen muss, der auch noch möglicherweise eine wichtige Rolle gespielt hätte. Ja. Aber man kann immer noch von seinen Blog-Einträgen lernen. Ja, sein digitales Vermächtnis bleibt online. Ja, und auch wenn die Domain ja auch übernommen wurde, ja, von jemand, das Basic Thinking Blog oder Basic Thinking Blog .com, BasicThinking.de, genau, BasicThinking.de, eigentlich heißt der Basic, ja, Robert Basic, aber ich glaube, die Nachwelt wird sich auch darüber noch streiten, weil jetzt kann man ihn nicht mehr fragen. Ein Barcamp hat das, glaube ich, gesagt. Und von daher war es dann ab da den Basic. Ja. Aber wie auch immer, das digitale Vermächtnis ist online, das finde ich eine wirklich, wirklich gute Sache. Und das zeigt, dass in der digitalen Welt auch noch posthum man diese Artikel, das Werk noch oder das Werk noch weiter wirkt. Ja, und das ist eine wichtige Sache. Ja, damit lasse ich es auch bewenden, weil, wie gesagt, ich könnte jetzt noch ein paar Stunden Lobhudelei ablassen, wie so viele andere es getan haben. Aber das wird so nichts bringen. Ja. Schockiert und einer da, oder für mich der größte, vernünftigste deutsche Blogger ist Geschichte, seine Werke, aber nicht. Google One, beziehungsweise Google Drive, der Namenswechsel Google One, ja, ist auch schon in den USA genutzt. Ja. Und deswegen fragte man sich ja, warum ist das bei uns immer noch Google Drive? Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht, aber jetzt startet Google One in Deutschland in den nächsten Wochen, soll es für die Leute umgestellt werden. Ich habe heute auch schon mal geguckt, leider ist es bei mir natürlich noch nicht umgestellt, ich würde sowieso wieder der Letzte sein, der da umgestellt wird. Warum ist das gut, warum bin ich da so wild drauf? Ich bin gar nicht wild drauf, ja, ganz und gar nicht, aber die Preise sind schon besser, bessere Angebote gibt es dafür. Die 100 GB werden 1,99 Euro kosten im Monat, 200 GB kosten 2,99 Euro. Übrigens gibt es da auch jährliche Abrechnung, da spart man nochmal, also 19,99 für 100 GB, 29,99 für 200 GB Speicherplatz, 2 Terabyte Speicherplatz kosten dann 9,99 Euro im Monat beziehungsweise 99,99 im Jahr. Und das ist Speicher genug und dann entsprechend natürlich auch viel günstiger als die Preise vorher. Von daher ist es positiv, sonst ändert sich an der Funktionsvielfalt erstmal nichts. Oder was heißt erstmal, da ist nichts angekündigt. Das ist einfach ein neues Branding, ja, also ein neuer Name von der ganzen Geschichte und eben vergünstigte Speicherplätze. Ja, weiterhin bleibt es ganz normal im kostenlosen Bereich. Die kostenlosen Accounts bekommen 15 GB wie bisher auch. Schade, da hätte man vielleicht noch können so 5 oder 10 GB vielleicht drauflegen. Ja, aber naja, okay. Man will ja auch die Tarife an den Kunden bringen. Ne? Genau. Halloween Doodle. Dieses Jahr 2018 Halloween war und ist der Renner. Viele finden das Spiel total genial. Ich finde es auch gut, nur ein bisschen gemein. Das schreckt mich so ein bisschen ab, weil da kann man schon ganz schön fiese Sachen machen. Aber das Spiel ist schön präsentiert, macht auf jeden Fall riesig Spaß und läuft vollends im Browser oder auf dem Smartphone und ist da auch eine ganz gute Demonstration, wie diese Web-Apps letztendlich nicht mehr zu unterscheiden sind von Smartphone-Apps, wenn man die mit dem Smartphone aufruft, ja, und zeigt auch halt die technische Entwicklung in diesem Bereich. Von daher hat es schon auch einen sinnvollen Hintergrund, so eine App. Und ja, also lustig ist, das Spiel ist übrigens ein Multiplayer-Spiel. Das spielt man gegen echte Menschen aus der ganzen Welt. Ja, und schon haben Leute Angst, dass vielleicht bald nicht mehr genug Leute dieses Spiel spielen, weil es ja ein Doodle ist und das verschwindet dann quasi so ein bisschen in den Hintergrund. Die ganzen Doodles sind ja weiter aufrufbar. Ich habe hier auch einen Link zu diesem Halloween-Doodle. Aber wenn es dann nicht mehr auf der Google-Suche ist, dann verliert es natürlich sofort rapide an Nutzern und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr lang dauern, bis tatsächlich vielleicht nicht mehr genug Leute vorhanden sind. Rufe werden sogar laut, dass man daraus eine richtige Android-App machen soll, zum Herunterladen, damit es alle Leute eben spielen können. So, Richard M. Stallman hat die Version 2.0 Free As in Freedom veröffentlicht, diese, ja, wenn man so will, Biografie von Richard Stallman wurde ja von Sam Williams 2002 geschrieben und jetzt überarbeitet von Stallman persönlich. Die Ansichten von Williams hat er dabei nicht geändert, allerdings hat er Fakten klargestellt, da war einiges an Korrekturen notwendig, ja, und auch einen ausgiebigen neuen Kommentar von Stallman wurde da hinzugefügt. Und es ist auf jeden Fall nochmal wert, das Buch nochmals zu lesen, dieser Fassung, ja. Eine erweiterte Fassung, nicht schlecht. Und wer jetzt hier nicht dieses als Hardcopy kaufen möchte, was allerdings möglich ist, gibt es im FSF Store. Link ist vorhanden in der Beschreibung für $20 als Paperback. Und auf Wunsch gibt es auch ein Autogramm von AMS dazu. Da kostet allerdings 100 Euro, ich weiß nicht, ob mehr, 80 Euro für ein Autogramm von Richard Stallman im Buch das wert ist. Ne? Aber wie es natürlich für ein Werk der freien Software-Szene gehört, gibt es dieses auch nicht nur Free as in Freedom, sondern auch Free as Beer. Ja. Nämlich man kann es offiziell herunterladen von der FSF als PDF-Datei und sich das dann kostenlos antun, wenn man keine Hardcopy möchte und kein solches Werk in seinem Schrank stehen haben möchte. Was ich natürlich sehr schade fände, aber ja, wie gesagt, wer da lieber das als PDF-Datei haben möchte, braucht dann dafür auch nichts zu bezahlen. PewDiePie hat mehr Abonnenten als Thailand-Einwohner. Das ist dann ein neuer YouTube-Rekord. Man glaubt es kaum. Da gibt es ja irgendwie so eine Art Wettbewerb. Wer hat die meisten Abonnenten? Das ist sehr pubertierend, ist das Ganze. Ja, naja. Wie auch immer, PewDiePie hat jedenfalls die 69 Millionen Abos auf seinem Kanal jetzt erreicht und damit ein YouTube-Rekord gebrochen. Der erste YouTube-Kanal, der diese Abonnentenzahl erreicht hat. Bam. So, da haben wir's. PewDiePie also immer noch sehr, sehr beliebt auf YouTube und hat jetzt erstmal etwas die Nase vorn gegen seinen Kontrahenten, ja, der indische Musikkanal T-Series. Ja. Und ja, was soll's, ne? Naja. Also, ich wollte es nur mal erwähnt haben, ist ja meiner Meinung nach schon bemerkenswert, vor allem wenn man ja mitbekommen hat in letzter Zeit, wie probiert wurde, das Thema PewDiePie totzuschweigen, so bei YouTube, ja? wie er in Ungnade gefallen ist und so und jetzt nicht mehr associated ist und auch nicht mehr so prominent platziert ist. Ich weiß nicht, kann er überhaupt noch Geld machen? Ist er noch freigeschaltet für Werbung? Ich weiß es gar nicht genau. Ja? Er macht wahrscheinlich genug von seinen Rafflings, die er im YouTube-Kanal hat. Und da ist er natürlich auf YouTube auch nicht angewiesen, was YouTube natürlich auch wiederum fuchst. Ne? Also, auch da gibt es eine kleine Schlacht. YouTube gegen PewDiePie und bisher hat PewDiePie eindeutig gewonnen. Ja, denn wenn trotz diesen ganzen Bemühungen, den Kanal klein zu halten, jetzt auch noch dieser Rekord geknackt wurde, dann heißt es, ja, dass eben selbst YouTube nichts mehr gegen den YouTube-Kanal entgegensetzen kann. Yep. So, und wegen Mangels an Themen sind wir auch schon am Ende von der Rios Wochensicht für diese Woche. Ich habe am Schluss noch natürlich das lustige Video der Woche, Church of Emacs. Bitte nicht so ernst nehmen, ja, da weiht euch Richard M. Stallman in die heiligen Hallen des Emacs ein, ja, und erzählt euch da mal, wie ihr ein treuer Gläubiger von Emacs, von dem Sand Ignatius werden könnt. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In den Kommentaren könnt ihr das Ganze loswerden, entweder im Video oder im Diskussionsforum auf dem Channel The Netcasts. Oben bei YouTube eingeben, The Netcasts. Bisher findet ihr mich. Ja. Und dann lese ich die auf jeden Fall immer gerne durch und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!